Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute atemlos. Erster Teil. In meinem Büro war es viel zu warm. Der Ventilator, den ich mir gekauft hatte, sorgte zwar für kühlere Luft und ein wenig Abwechslung, aber richtig erfrischend war er nicht. Genauso wenig wie Herr Weiermann, der mir sein Leid klagte. Meine Freundin hat sich von mir getrennt. Haben Sie Schweißfüße oder das falsche Sternzeichen? Ich atme ihr zu viel. Das ist ganz was Neues. Sie hyperventilieren? Nein, ich atme ganz normal, aber meine Freundin findet das übertrieben. Sie geizt mit Atemluft. Kann man damit reich werden? Sie glaubt, sie könne damit ihr Bewusstsein erweitern. Ist das jetzt wieder modern? In den 60er und 70er Jahren dröhnte man sich den Schädel mit Drogen voll, um Ähnliches zu erreichen. Ich persönlich bin Whisky-Trinker. Ich liebe kanadischen Whisky. Vielleicht ist das der wahre Grund, weshalb sie ihre Freundin verlassen hat. Meine Freundin ist auf einem Ego-Trip. Ich befürchte, dass dieser Ego-Trip gefährlich für sie werden könnte. Möchten Sie die Frau zurück oder möchten Sie sie nur vor Unbill bewahren? Beides. Ich liebe sie und ich habe viel zu viel investiert, um aufzugeben. Sie haben in Ihre Freundin investiert? Ja, ich habe einen teuren Teppich gekauft, den sie sehr mochte. Ich persönlich mache mir nichts aus Teppichen. Wenn ich mich neu verliebe, muss ich den Teppich mit Verlust verkaufen. Sie müssen. Der Teppich erinnert mich tagtäglich an Maria. Wir haben unsere schönsten Stunden auf diesem Teppich verbracht. Möchten Sie Details? Danke, danke, aber ich kann mir gut vorstellen, was Sie mit Maria auf dem Teppich trieben. Hereingefallen? Wir spielten Schwarzer Peter auf dem Teppich. Leidenschaftlich. Ein Kinderspiel, ich weiß. Wir waren wie Kinder. Langsam verstehe ich, weshalb Ihre Maria das Weite suchte. Sie hat im Fernsehen gesehen, wie eine Tatjana Henny erzählte, dass man durch weniger Atmen in neue geistige Dimensionen vorstoßen kann. Seither war Maria wie verwandelt. Sie reduzierte ihren Atem? Sie wollte nicht mehr Schwarzer Peter mit mir spielen. Vielleicht ist sie mit einem Schlag erwachsen geworden. Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen. Finden Sie Maria. Egal, was es kostet. Ich lächelte und reduzierte meinen Atem, bis ich einen leichten Schwindel spürte. Herr Weiermann reichte mir ungefaltete Wertpapiere und ein Foto. Ich machte mich sogleich ans Werk. Maria Tschudi sah auf dem Foto ganz passabel aus. Tatjana Henny, die sich selber Atemtherapeutin nannte, war ziemlich groß und ziemlich dürr. Und sie atmete erstaunlicherweise ganz normal. Wenn ich arbeite, atme ich tatsächlich ganz normal. Zwischendurch aber gönne ich mir eine zweiminütige Atempause. 2 Minuten? Sterben da nicht schon Gehirnzellen ab? Das Gehirn wird maßlos überschätzt. Das meiste davon ist überflüssige Masse, die unnötig Energie verbraucht. Wenn wir unser Gehirn auf das Wesentliche verkleinern könnten, würde dadurch Energie frei für die neue Dimension des Lebens. Und wie sieht diese neue Dimension aus? Neue Farben, neue Gerüche. Uns erschließt sich ein völlig neues Universum, wenn es gelingt, weniger zu atmen. Wie lange halten Sie es unter Wasser aus? Kommt darauf an, ob ich bei Bewusstsein bin. Ich bin davon überzeugt, dass man den Körper über Jahre so trainieren kann, dass er den nötigen Sauerstoff durch die Haut aufnimmt. Auch unter Wasser. Dann könnte ich den Rest meines Lebens in einem Swimmingpool verbringen. Simple Atemreduktion steigert die Intelligenz und führt zu sexueller Ekstase. Wer aber darüber hinausgehen will, muss eisern trainieren. Ich werde in ein paar Jahren ganze Tage und Nächte unter Wasser verbringen, ohne Sauerstoffflaschen. Flipper wird sich freuen. Was aber, wenn Ihre Atemlosigkeit zu Herzstillstand führt? Ich sterbe lieber, als dass ich mich langweile. Regelmäßiges Ein- und Ausatmen ist das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann. Ich bin auf der Suche nach einer Frau, die ihr Hobby teilt. Viele Frauen haben erkannt, dass wir zu viel atmen. Zum Beispiel Maria Tschudi. Maria ist eine Anfängerin. Und wo üben Anfängerinnen die Atemlosigkeit? Meistens zu Hause. Und wenn sie sich in ihre Obhut begeben? Unten. Im Aquarium. Sie sperren ihre Schülerinnen zu den Fischen. Das Aquarium ist ein Wassertank, in dem Anfängerinnen sitzend ihre Atemtätigkeit reduzieren können. Sie hatte nichts dagegen, dass ich mir das Aquarium anschaute. Der Raum war im Keller und durch eine dicke Metalltüre geschützt. Im Raum stand ein riesiger, durchsichtiger, mit Wasser gefüllter Bottich. Ich erkannte eine Frau, die nackt auf einem Stuhl saß und ihren Kopf unter Wasser hielt. Ich klopfte an den Bottich und ein hübscher Kopf tauchte auf. Sie stören mich in der Konzentration. So schaffe ich nie mehr als eine Minute. Ich bin auf der Suche nach Maria Tschudi, die sich ebenfalls in diesem Ding tummeln soll. Maria ist nach Hause gegangen. Sie möchte in der Badewanne üben. Maria hat ihren Freund verlassen. Ich weiß, sie wohnt vorübergehend bei mir. Mozartstraße 13, erster Stock rechts. Was soll das? Tauchen Sie wieder auf, oder soll ich mich wie ein Fisch mit Ihnen verständigen? Das ist mühsam. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich anstarren. Aber ich muss doch sehr bitten. Sie sind nackt und ich bin ein Mann. Die Natur will es so, dass ich Sie unter den gegebenen Umständen anstarre. Ich habe schon dreimal das Bewusstsein verloren. In diesem Bottich. Das ist selbstmörderisch. Es ist ein Wahnsinnsgefühl. Der Raum wird überwacht. Frau Henny kann sofort alle Schleusen öffnen. Der Bottich leert sich innerhalb Sekunden. Ich kann diesen Mechanismus auch selber auslösen. Und wozu soll das gut sein? Es hilft gegen Männer, die sich anstarren. Es gelang mir, mich auf den Füßen zu halten. Das Wasser stieg bis auf Hüfthöhe und die nackte Frau freute sich kindisch über meine nassen Hosen. Ich fuhr in mein Büro, zog mich um und fuhr an die Mozartstraße 13. Dort wurde ich mit Blaulicht empfangen. Der Sarg, der aus der Wohnung im ersten Stock rechts getragen wurde, ließ nichts Gutes erahnen. Mein erster Eindruck täuschte mich nicht. Die Freundin meines Klienten war tot. Und aus dem scheinbar läppischen Liebesdrama war plötzlich ein handfester Mordfall geworden. Auch wenn die Polizei wieder einmal anderer Ansicht war. Üble Sache, Maloney. Die Tote hat sich einen Plastiksack über den Kopf gestülpt und ist erstickt. Vermutlich ein Unfall. Es gibt international immer mehr solche Fälle. Sexuelle Stimulation. Auch Abenteuerlust. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Und wie erklären Sie sich, dass die Hände der Frau gefesselt waren? Das ist technisch alles machbar, Maloney. Vielleicht auch ein Selbstmord, der wie ein Mord aussehen sollte. Es gibt keinerlei Hinweise auf äußere Gewaltanwendung. Und wie steht es mit der inneren Gewaltanwendung? Schlaftabletten oder Gift könnten den Willen des Opfers gelähmt haben. Wir werden das überprüfen, Maloney. Die Obduktion wird uns zeigen, was diese Frau zuletzt gegessen und getrunken hat. Und wie alt sie hätte werden können, wenn sie nicht vorzeitig gestorben wäre. Ein neues Computerprogramm kann anhand von Gewebeproben ein finales Alter bestimmen. Das Programm steckt noch in den Kinderschuhen, ist aber hochinteressant. Ich zum Beispiel kann theoretisch 167 Jahre alt werden, während mein Kollege Stubenrein schon mit 8 Jahren hätte sterben sollen. Weil ihm das aber damals niemand gesagt hat, lebte er weiter und ist heute 58 Jahre alt. Mein Klient trauerte 2 Tage und 2 Nächte, in denen er nicht ansprechbar war. Ich versuchte es dennoch, erntete jedoch nur Tränen und Schluchzen. Am 3. Tag hatte er sich dank medikamentöser Stimulation bereits wieder in einen Ausbund an Optimismus verwandelt. Wenn man Pech in der Liebe hat, hat man Glück im Spiel. Ich möchte, dass Sie für mich einen Lottoschein ausfüllen. Mit System. Sie hatten kein Pech in der Liebe. Ihre Freundin ist ermordet worden. Die Polizei sagt, dass es ein Unfall war. Daran ist nur diese Therapeutin schuld. Sie hat Maria dazu gebracht, diese schrecklichen Atemübungen zu machen. Ihre Freundin hat freiwillig mitgemacht, sie ist aber unfreiwillig gestorben. Seien Sie froh, dass die Polizei von einem Unfall ausgeht. Würde sie einen Mord in Betracht ziehen, wären Sie der Verdächtige Nummer 1. Ich soll Maria umgebracht haben? Ich wusste nicht mal, dass sie sich an der Mozartstraße aufhielt. Vielleicht haben Sie ihr nachspioniert. Das kann ich nicht. Deshalb habe ich Sie engagiert. Herumschnüffeln ist nicht mein Fall. Wer aber könnte außer Ihnen ein Motiv gehabt haben, um Maria zu töten? Ich hatte kein Motiv. Ich habe Maria geliebt. Liebe ist eines der häufigsten Motive für Gewalttaten, Herr Weiermann. Ich bin nicht gewalttätig. Ich verabscheue Gewalt. Ich schaue mir nicht mal Fußballspiele an, weil darin dauernd getreten und provoziert wird. Wenig später ließ die Wirkung der Medikamente nach und Herr Weiermann verwandelte sich wieder in einen Trauerkloß. Ich besuchte die Atemtherapeutin und traf erneut auf einen Mann, der um seine Geliebte trauerte. Wenn du deinen Atem auf ein Minimum reduzierst, dann kommst du besser über ihren Tod hinweg. Das geht nicht. Ich habe Maria geliebt. Da waren Sie nicht der Einzige. Aber ich war der Einzige, den Maria geliebt hat. Sie wollte weg von ihrem Freund. Er hat sie nicht verstanden. Er hat sie ausgelacht. Ich hingegen habe mit ihr zusammen den Atem angehalten. Ich habe einen Tauchkurs gebucht. Ich werde dreimal täglich für 2 Minuten die Luft anhalten. Ihretwegen. Jetzt. Wie viele Verrückte glauben an den Unsinn, den Sie verbreiten, Frau Henny? Die Vollkommenheit erreicht der Mensch nur durch Kontrolle. Sie können mit ihrer Psyche ihren Puls beherrschen, wenn sie es trainieren. Die Kontrolle der Atmung ist schwieriger, aber sie bringt die Menschheit weiter. Wir müssen wieder zurück zur Basis, da, wo wir herkommen. Das Leben entstand in den Meeren und nicht an Land. Weshalb lassen Sie sich nicht einfach Kiemen transplantieren? Der Atemstillstand führt zu einer vollkommenen inneren Ruhe. Unter Ruhe stelle ich mir etwas anderes vor. Herr Amstadt ist ein Anfänger, der nicht aus Überzeugung, sondern aus Liebe zu einer Frau handelt. Und was würden Sie tun, aus Liebe zu einem Mann? Die Liebe ist ein biochemisches Phänomen. Eines Tages wird es Pillen gegen Liebeskummer geben. Das waren keine 2 Minuten. Oh, Maria hat es nie so genau genommen mit der Zeit. Dass man sich mit so einem Würstchen auf biochemische Phänomene einlässt, ist mir rätselhaft. Vielleicht sollten Sie sich auch wieder einmal gehen lassen. Und Ihnen eine schmieren? Ich dachte an etwas anderes. Die Nächte mit Maria waren unbeschreiblich. Beim Geschlechtsakt atmen wir zu schnell und zu viel. Sex macht dumm, genauso wie Sport und alle anderen Tätigkeiten, welche die Schweißdrüsen aktivieren. Herr Amstadt schwärmte uns von seinen nächtlichen Eskapaden mit der Verstorbenen vor. Frau Henny zog angewidert ihren rechten Mundwinkel nach oben und hielt den Atem an. Ich schaute ihr fasziniert dabei zu. Nach mehreren Minuten atmete sie noch immer nicht und jeder Arzt hätte sie für tot erklärt. Doch wenig später wies mir Frau Henny lächelnd die Tür. In meinem Büro ging es am Abend atemlos weiter. Na, wieder trockene Hosen an? Sind Sie dem Aquarium entstiegen, um mich zu ärgern? Marias Tod hat mir klargemacht, dass es Prioritäten gibt im Leben. Die da wären. Fun, fun und nochmals fun. Klingt funny. Wenn Sie 2 Minuten lang die Luft anhalten können, bleibe ich über Nacht. Mein Gegenvorschlag, wenn Sie eine Flasche Whisky leeren, ohne einmal Atem zu holen, werde ich Sie heiraten. Maria hat mir einen Brief hinterlassen. Ein Abschiedsbrief? Sie fürchtete sich vor ihrem Freund. Er hat ihr offenbar gedroht, sie zu töten und es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Und der Brief ist echt? Möchten Sie ihn lesen? Und was ist mit dem Fun? Erst wenn der Mörder von Maria im Gefängnis sitzt. Eine Frau ein Wort? Oh, vielleicht. Ich werde mir Mühe geben. Und so sehen sie auch aus. Sie hat ihn auf den Küchentisch gelegt. Auf dem Umschlag steht mein Name. Sie wollte untertauchen, also zu einer Bekannten nach Genf reisen. Leider zu spät. Ich atmete tief durch und las den Brief. Die Anschuldigungen waren happig. Mein Klient, der nach eigener Aussage keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, hatte seiner geliebten Maria mehrmals mit dem Tode gedroht. Mein Klient hatte mit einer eigenartigen Therapie die Trauerarbeit begonnen. Er hielt nicht den Atem an, dafür schaute er sich sämtliche Folgen einer Daily Soap hintereinander an, rund um die Uhr. Für mich machte er eine kurze Pause. Es ist erstaunlich, aber es hilft. In diesen Seifenopern ist alles verdichtet und verblödet. Eine der Figuren hat innerhalb 100 Folgen Krebs, einen Hörsturz, ein gelähmtes Bein, zwei Freundinnen, einen Freund, einen Hund, einen verschollenen Zwillingsbruder und ein Kind, von dem er nichts weiß. Und Sie hatten ein Motiv, um Maria zu töten. Ich bezahle Sie nicht, um mir immer wieder neue Motive unterzuschieben, Maloney. Ihre Freundin hat kurz vor ihrem Tod einen Brief verfasst, in dem sie minutiös auflistete, wie oft sie ihr mit dem Tod gedroht haben. Soll ich aus dem Werk zitieren? Schon gut, ja. Ich habe ihr gedroht. Alles nur verbal, keine Gewalt. Ihre Freundin hatte Angst vor Ihnen. Ich wollte sie nicht verlieren. Ich habe geschrien, gebettelt, gefleht. Ja, ich habe ihr gedroht, aber ich war betrunken, außer mir. Verzweifelt, verstehen Sie? Wussten Sie, dass sich Maria in einen anderen Mann verliebt hatte? Das ist der Hammer. Ich glaube, mir wird schwarz vor Augen. Tun Sie nicht so scheinheilig. Ich vermute, dass Maria Ihnen von der neuen Liebe erzählt hat. Ich habe ihr nicht geglaubt. Sie rief mich an und sagte es mir. Einfach so. Ich sagte, ich glaube dir nicht. Sie sagte, ich hole ihn ans Telefon. Sie rief in den Raum, zieh dich an und komm her. Dann hörte ich seine Stimme. Das war alles ganz lächerlich, ein Schauspiel, aber ich wurde trotzdem wütend. So wütend, dass Sie Maria umbrachten. Nein, ich fuhr zu meiner Mutter und sie tröstete mich. Das ist alles. Ich habe Maria nicht umgebracht. Er wandte sich wieder der Fernsehserie zu und ich fuhr ins Polizeipräsidium. Dort erfuhr ich Erstaunliches aus dem Obduktionsbericht. Maria war betäubt worden. Jetzt glaubte sogar die Polizei an einen Mord und wollte unbedingt mit dem Liebhaber der Toten sprechen. Gemeinsam mit dem ermittelnden Beamten fuhr ich zu Herrn Amstadt. Die Wohnungstüre war offen und Herr Amstadt saß auf einem Stuhl. Üble Sache, Maloney. Dieser Mann stimuliert sich durch Atemreduktion. Das Klebeband verdeckt seinen Mund und die Nase. Diese jungen Leute gehen immer weiter. Springen von immer höheren Brücken mit immer längeren Seilen. Als ich jung war, fuhren wir Achterbahn, bis uns schlecht wurde. Das war aufregend. Aber ungefährlich. Vielleicht will uns Herr Amstadt etwas mitteilen. Sie wollte mich umbringen. Der Reihe nach. Name, Adresse, Sternzeichen. Haben Sie einen Crashkurs in Astrologie besucht? Wir führen Statistik, Maloney. Sternzeichen und Kriminalität. Eine Kollegin schreibt darüber eine Arbeit. Sie möchte herausfinden, ob Löwen mehr morden als Jungfrauen. Ich bin Stier. Stiere tauchen selten in der Mordstatistik auf. Ich habe niemanden umgebracht. Verena wollte mich töten. Verena, Adresse und Sternzeichen. Keine Ahnung. Sie hat mich betäubt und als ich wieder zu mir kam, saß ich auf diesem Stuhl und bekam keine Luft mehr. Das ist unlogisch. Wenn man bewusstlos ist, wacht man nicht auf, wenn man keine Luft kriegt. Man stirbt. Ich habe ein Loch in der Wange. Wie bitte? Das ist ein Trick. Damit habe ich Frau Henny reingelegt. Ich halte mir die Nase zu und schließe den Mund. Durch das kleine Loch kann ich Luft einsaugen. Nicht viel, aber es genügt, um zu überleben. Eigentlich wollte ich ein Wangenpiercing machen, aber Maria ekelt sich davor. Weshalb wollte sie diese Verena umbringen? Ich weiß es nicht. Ich kenne sie kaum. Wir haben uns im Bus gesehen, fast jeden Tag. Aber wir haben nie miteinander gesprochen. Und woher kennen Sie Ihren Vornamen? Das ist eine interessante Frage, Maloney. Noch interessanter wäre das Sternzeichen. Fische können ganz schön kaltblütig sein. Sie hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen, als ich zwei Tage nicht mit dem Bus fuhr. Sie hat sich Sorgen gemacht. Ich verstehe das nicht. Ich habe sie seit Tagen nicht mehr gesehen. Plötzlich stand sie vor meiner Tür, lächelte und hielt mir ein Taschentuch unter die Nase. Und schon war ich weg. Es war nicht schwer herauszufinden, wer die geheimnisvolle Verena war. Sie hieß Thoma und arbeitete bei einem Parfum-Discount-Geschäft. Am Abend suchten wir sie in ihrer Wohnung auf. Im Namen des Sauerstoffmangels, Sie sind verhaftet. Ich habe nichts getan. Sie haben Maria Tschudi umgebracht. Genau. Moment mal. Hatten Sie überhaupt ein Motiv? Oder ist nur Ihr Sternzeichen daran schuld? Ich bin vage. Das ist untypisch. Sie haben sich in Domenico Amstadt verliebt und konnten es nicht ertragen, dass er etwas mit Maria Tschudi hatte. Diese Frau hat ihn mir weggenommen. Herr Amstadt sagt, dass Sie sich gar nicht richtig gekannt haben. Wir haben uns im Bus angeschaut. Jeden Tag. Ich sah doch, wie es ihm den Atem verschlug. Keine Luft hat er gekriegt aus lauter Liebe. Herr Amstadt hielt den Atem an, um seiner Maria zu imponieren. Ich habe meine Stelle gekündigt, um für ihn da zu sein. Er aber wollte nichts von mir wissen. Da haben Sie seine Freundin ermordet und heute Morgen wollten Sie auch Amstadt ermorden. Der Gedanke, dass er sich wieder in eine andere Frau verlieben könnte, ist für mich unerträglich. Da haben wir das Motiv, Maloney. Eifersucht und Sauerstoffmangel. Das ist eine tödliche Kombination. Ich bin ihm gefolgt, habe gesehen, wie er sich mit dieser Frau traf. Als er ging, klingelte ich an der Tür. Sie schöpfte keinen Verdacht, ließ mich in die Wohnung. Sie sah so glücklich aus. Sie haben Maria Tschudi betäubt. Ich habe immer ein wenig Chloroform dabei. Bei der Arbeit benutze ich es, um ab und zu in Ohnmacht zu fallen. Meine Chefin schickt mich danach heim und ich konnte in Domenicos Nähe sein. Ich habe ein Buch gelesen, Maloney. Darin steht, dass man intelligenter wird, wenn man die Luft anhält. Eine Tatjana Henny hat es geschrieben. Ich werde das ausprobieren. Man spürt förmlich, wie der Geist sich entfaltet. Ist das ein echter Polizist? Ich möchte nicht von einer Attrappe verhaftet werden. Leider ist er echt. Es ist fantastisch, Maloney. Ich fühle mich schon viel intelligenter. Sollten Sie auch mal versuchen. Vielleicht können Sie danach Kreuzworträtsel lösen. Er gab ein paar Kostproben seines Wissens zum Besten. Alles passt Wissen zwischen A1 und A5 hinein. So auch Frau Thoma. Mein Klient schaute sich aus therapeutischen Gründen alte Fußballspiele an, als ich ihm erklärte, wer seine Freundin auf dem Gewissen hatte. Es verschlug ihm den Atem. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Atemlos, dritter und letzter Teil.